Zärtlichkeit, wie beim Tanz mit ihm. Nie war ich so verliebt, nie sprach so wie heut Musik zu mir. Was mir die Geigen singen, lässt mein Herz erklingen. Nie war Musik so schön, sprach ein Lied zu mir, wie beim Tanz mit ihm.